und wir nehmen weg, was in ihren Brüsten an Groll ist, als Brüder auf Liegen, ruhend, einander gegenüber. Wun jalets afien den nifor,